these words, I pray. Vater, segne du diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Tonight we're going to continue with the 15th Revolution. Hi, Axel. Yeah. What was that all about? Oh, no. No, I'm teasing. No. Yeah. Can you put Dankeschön. That? Das war super. Wirklich super. Yeah, give me the logo from the 15th Revolution. It's on the PowerPoint. Okay, 10% of us are evangelists. 10% von uns sind Evangelisten. 90% are not. 90% nicht. When I get into an airplane, wenn ich in ein Flugzeug gehe, first thing I think of, das Erste, woran ich denke, is how am I going to get a conversation with the person I'm sitting next to? Wie kann ich nur ein Gespräch anfangen mit der Person neben mir? And share Christ with them. Und in Christus weitergeben. 10% of us are like that. 10% von uns sind so. 90% of us are not. 90% nicht. And even for those of us who are like that, und selbst für die, die vielleicht so sind, to always be thinking about who I can bring to Christ can become very unnerving. Immer darüber nachzudenken, wen kann ich jetzt zu Christus bringen, ist irgendwie ziemlich entnervend. If I'm going down the street and I'm always thinking the guy in the pizzeria, the guy here, the guy here, the guy here, die Straße runter, der da ist einer, der Pizzeria, da ist einer, dort ist einer, dort ist einer, da ist einer. This guy's waiting for the bus, maybe I can bring him to Christ. Und vielleicht kann ich ihn, vielleicht, ja, da ist der Hund, der mit dem Hund. Even for someone like me or the other 10%, selbst für jemanden wie ich oder die anderen 10%, it's too stressful. Es ist zu stressig. And how much more stressful is it for the rest of you? Aber wie stressiger wird das für den Rest von euch sein? Who don't have this drive? Die nicht diesen Antrieb haben. To bring people to Christ. Menschen zu Christus zu bringen. This is where the 15 revolution comes in perfect. Und da passt perfekt die 15 Minuten Revolution hinein. Because the 15 revolution is that we commit 15 minutes to God. Wir kommen für 15 Minuten vor Gott. We commit 15 minutes. Wir geben sie Gott hin. We make a commitment to God. We make a commitment to God. Wir machen eine Hingabe, eine Verbindlichkeit vor Gott. That he can interrupt me. Dass er uns unterbrechen kann. And inconvenience me. Und uns Unannehmlichkeiten bereiten kann. For 15 minutes. Für 15 Minuten. In a day. Am Tag. I'm not going to tolerate. Ich werde nicht inconvenience. Diese Unannehmlichkeit nur tolerieren. I'm going to celebrate it. Ich werde darüber feiern. To tolerate inconvenience is long suffering. Unannehmlichkeiten zu tolerieren ist einfach nur Langmut. To celebrate it. Aber es zu feiern is kindness. Das ist Freundlichkeit. And it's through the kindness of the Lord that people come to repentance. Und durch die Güte, durch die Freundlichkeit des Herrn werden Menschen zur Umkehr geführt. That I would open up my day. Dass ich meinen Tag damit eröffne and I would say, Lord, und ihm sage, Herr, interrupt me today, unterbrich mich heute in meiner Routine inconvenience me today, und bereite mir diese Unannehmlichkeit, because I will be waiting for it. Denn ich werde darauf warten. And then when it happens, und dann, wenn es geschieht, I am ready, dann bin ich bereit. And I have a completely different attitude. Und dann ist meine Einstellung völlig anders. And we talked about this last week. Wir haben darüber letzte Woche gesprochen. This is my 13th day in the revolution. Das ist mein 13. Tag in dieser Revolution. But actually not. Aber in einer Weise auch nicht. Here's an email I got this week. Hier gibt es ein E-Mail, das kam diese Woche. This is from Hans Brenner. Von Hans Brenner. He's a new member of our church. Er ist ein neues Mitglied in der Gemeinde. He's been a Christian for 25 years. Ein Christ seit 25 Jahren. Thank you for your very precious message this morning. Danke für deine so kostbare Botschaft heute früh. You were speaking about 5 days of revolution experience. Du hast gesprochen über 5 Tage dieser des Erlebnis dieser Revolution. But you forgot the day where I stopped you. Aber hast du nicht vergessen den Tag, wo ich dich gestoppt habe? That's about 13 or 14 years ago. Das war 13 oder 14 Jahre her. While you were jogging. Du bist am Joggen gewesen. You really stopped and spoke to me for 20 minutes. Du hast wirklich angehalten und hast mit mir gesprochen für 20 Minuten. I interrupted your time of sport. Ich habe dich unterbrochen in deiner Freizeit, wo du Sport triebst. And because you did it with love, und weil du das einfach in Liebe gemacht hast. I never forgot this. Ich habe das nie vergessen. Thank you for starting the revolution years ago. Danke, dass du bereits diese Revolution vor Jahren begonnen hast. Your friend in Jesus. Dein Freund in Jesus. Hans Brenner. Hans Brenner. We have no idea. Wir haben keine Ahnung. How powerful the most insignificant act of kindness, what it can mean to people. Wie mächtig, wie bedeutend einfach die geringste Tat der Freundlichkeit gegenüber jemand anders sein kann. This revolution is not about reaching people. Diese Revolution, da geht es nicht darum, einfach jetzt Leute zu erreichen. It's about preparing our hearts. Da geht es vielmehr darum, dass sie unsere Herzen bereiten. To be used by God. Dass unsere Herzen dafür vorbereiten, von Gott verwendet zu werden. It's about moving the blinders. Das geht darum, dass wir die Scheuklappen einfach wegbewegen. You know, like on a horse. Stellt sich vor, ein Pferd, Scheuklappen. Opening them up. Und plötzlich werden sie geöffnet. So that I become sensitized. Dass ich einfach einfühlsam werde und empfindsam. To people who are, I would normally never recognize in the routine of my day. Dass ich Menschen wahrnehme, die in meiner natürlichen Routine des Tages gar nicht sehen würde. It becomes such a joy. Und das wird solch eine Freude. When you get interrupted. Wenn du dann unterbrochen wirst. If you are anticipating it. Wenn das schon im Vorhinein einfach erwartest. And I've made note of a few things this week. Ich habe da ein paar Dinge bemerkt diese Woche. I mean, I've always tolerated inconvenience. Ich habe diese Unannehmlichkeiten immer irgendwie toleriert. I've almost celebrated it to a degree. Und zum gewissen Grad habe ich es fast gefeiert. Phone call 2 o'clock in the morning. Zum Beispiel ein Anruf 2 Uhr früh am Morgen. I'm stuck on the highway. Ich bin da irgendwo auf der Autobahn stecken geblieben. And my wife says, where are you going? Und meine Frau sagt, wo geht's hin? Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, schon dun, dun, unterwegs. To save the day. Den Tag zu retten. She says, yeah, but it's so far away. Why don't you just call the other guy? He lives right there. Hey, ist so weit weg. Warum rufst du nicht jemand anders an? Der wohnt doch direkt dort. Because I'm Superman. Weil ich Superman bin. Come on, don't ruin the drama. I mean, this is like, ruinier nicht das Drama, I mean, hier, come was on, I live for this. Dafür lebe ich doch. I'm going to save the day. Ich werde den Tag retten. Just call. All right, make one phone call. Ein Anruf. Hi. Hallo. Hey, someone's stuck on the road right near your house. Can you go help them? Da ist jemand auf der Autobahn, direkt in der Nähe von deinem Haus. Kannst du ihm helfen? Sure. Sicher. Oh, really? Wirklich? Oh, bummer. Okay, you Mann. Help. I can tolerate inconvenience and almost rejoice in it. Ich kann Unannehmlichkeiten tolerieren, mich fast dran freuen. Sometimes. Manchmal. Selected times. Sehr ausgewählte but Zeiten. But to be anticipating it day after day. Das ist aber erwartet, Tag für Tag, immer wieder. I have found that I find the grace of God. Aber wenn ich das mache, dann erkenne ich, dass ich darin die Gnade Gottes and finde. Whatever I'm interrupted from doing, und wo auch immer ich darin unterbrochen werde, after the interruption, nach dieser Unterbrechung, I am far more joyful than I was before the interruption. Habe ich viel mehr Freude dann als vor dieser Unterbrechung. Listen to this email. Hört mal zu, dieses E-Mail. This is from Wolf, from Gerd Wolfram. Das kommt von Gerd Wolfram. The message reminded me. It's right there. Die Botschaft hat mich erinnert. You have it. You have the. Did you give him the notes on? Dankeschön. No, it's not that one. I'll show you. It's right there. Okay. The message reminded me of my time with FCJG in Germany. Die Predigt hat mich an unsere Anfangszeiten bei der FCJG in Deutschland erinnert. That was the culture that was practiced. Das war die Kultur dort, die da gelebt wurde. See, it's a culture. Eine Kultur. When we were at Abundant Life, als wir da waren in dieser Gemeinde, Abundant Life, at the first session, direkt bei dem ersten Seminar, the daughter of Paul Scanlon, da kam die Tochter von Paul Scanlon, who's one of the senior pastors in the church, das ist einer der Seniorpastoren in der Gemeinde, Charlotte Scanlon, not even Scanlon, Charlotte, what is it? Charlotte Gamble. Right, Charlotte Gamble. She got married. Sie hat inzwischen geheiratet. She made the statement, she said, if you need any help, go to the info center. Sie hat es einfach so festgestellt, hat gesagt, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, geh rüber zum Infotisch. And please inconvenience them. Und bitte, bereitet ihnen auch ein paar Unannehmlichkeiten. And I thought, ich habe mir gedacht, ooh, she just made some enemies at the info center. Wow, da wird sich ein paar Feinde gemacht haben da drüben. But they were anticipating it. Nein, die haben das erwartet förmlich. Because I didn't understand that this was already in the culture. Denn ich habe nicht verstanden, dass das bereits in der Kultur war. This is what Gerd says. Und darüber spricht der Gerd. This was the culture that we practiced. Das war die Kultur, die wir da schon praktizierten. We called it going the extra mile. Wir nannten das die zweite Meile gehen. There is no doubt that this attitude leads to life. Es gibt keinen Zweifel daran, dass diese Haltung zum Leben führt. Okay, this is from our Norwegian guys. Von unseren Norwegern. Plus Jonathan. Jonathan, Engländer. He's from England. Okay. We were in the university campus handing out free lollipops. Wir waren auf dem Universitätscampus und haben kostenlose Lollipops ausgeteilt. Prayer and encouragement. Und auch Gebet und Ermutigung verabreicht. To show God's love to students. Um Gottes Liebe den Studenten zu zeigen. We also played some music with guitar, drums and singing. Wir haben auch Musik gespielt mit Gitarre, mit Schlagzeug und mit Gesang. Then two girls we had never met before came up to us. Dann kamen zwei junge Frauen, die wir nie zuvor getroffen hatten, zu uns. And asked us if we wanted to be part of a movie. Und haben uns gefragt, ob wir nicht vielleicht auch an einem Film teilnehmen möchten. Braveheart. Braveheart. No, I'm just kidding. It was a pretty random question. Das war schon eine ziemlich zufällige Frage. But we all thought it was a fun idea. Aber wir haben alle gedacht, ja, das wird sicherlich eine lustige Idee. We were really supposed to go home. Und eigentlich hatten wir wirklich daran gedacht, nach Hause zu gehen. So we went, and after a while. Und so sind wir gegangen und nach einer Weile. I'm sorry. We went there after a while and waited for over 1 hour. Also wir sind dorthin gegangen und haben dort für eine Stunde erstmal warten then müssen. Finally they came, we started shooting the movie. Und schließlich, als sie kamen, haben wir dann diesen Film aufgenommen. It was about a businessman running after an onion. Da ging es um einen Geschäftsmann, der einer Zwiebel hinterherläuft. We were the people in the background playing music and having fun. Wir waren die Leute im Hintergrund, die Musik spielen und einfach nur Spaß haben. We were filming for a couple of hours. Wir haben da einige Stunden gefilmt. And they were really thankful that we joined. Und sie waren so dankbar, dass wir daran teilnahmen. We were even invited to their birthday party in 2 weeks. Wir wurden sogar zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen in 2 Wochen. Now watch this. Also schaut mal zu. If we're available day after day. Wenn wir einfach zur Verfügung stehen, Tag für Tag. We're not focused on evangelizing. Und nicht jetzt so sehr ausgerichtet sind auf Evangelisation. We're focused on sowing seeds of kindness. Sondern uns einfach ausrichten, dass wir Samen der Güte und Freundlichkeit ausstreuen. That will lead possibly to evangelism. Die vielleicht zu der Möglichkeit der Evangelisation führen. These guys got invited to a birthday party. Die Jungs sind eingeladen worden zu einer Geburtstagsfeier. They have the opportunity to get into someone's house now. Sie haben diese Gelegenheit, so hineinzukommen in das Haus einer Person. Be a part of somebody's life. Seid einfach Teil des Lebens einer Person. Even though they're leaving. Auch wenn sie vielleicht gehen. In 13 days. In 13 Tagen. Ach so, okay. But you get the point. Aber vielleicht versteht ihr es. The point is this. Der Punkt ist der. We have Easter coming up next in 2 weeks. In 2 Wochen kommt Ostern. It's an event for friends. Es ist einfach ein Ereignis, wo man Freunde einladen kann. So all of us are going to look at our friends. Wir werden alle schauen nach unseren Freunden. We're going to say, which friend can I invite? Which friend can I invite? Welchen Freund oder welche Freunde kann ich vielleicht einladen? My cousin, my grandmother. Die Cousine, vielleicht die Großmutter. My grandmother came last year. Letztes Jahr war sie schon da. Who do I have to invite? Nobody. Wen müsste ich da einladen? But what if we had been sowing seeds of kindness since Christmas? Aber wie wäre das, wenn wir da einfach Samen der Güte und Freundlichkeit ausgestreut hätten seit Weihnachten? At the pizzeria. Bei der Pizzeria. Here and there. Hier und dort und da ein bisschen. Vielleicht bei der Bushaltestelle. And just understanding that maybe 1 out of 10 times that we do this. Und dass wir dabei verstehen, dass vielleicht das eine Mal von 10 Malen, wo wir das vielleicht tun, suddenly a door opens. Sich plötzlich eine Tür öffnet. And we're invited somewhere. Und wir werden eingeladen. I was at the pizzeria a couple days ago down the street here. Ich war in der Pizzeria vor ein paar Tagen, da die Straße hinunter. And as I walked in, there were 2 African people there, a couple. Und wenn ich da hineinkam, waren da 2 Afrikaner, ein Ehepaar. And my blinders were open. Plötzlich die Scheuklappen öffneten sich. I noticed them sitting there. Ich habe sie erkannt, wie sie da saßen. Ordered my pizza. Hab mir die Pizza bestellt. He throws it in the oven. Der wirft es dort in den and Ofen. And I walk over. Und ich gehe rüber. And say, may I ask you where you're from? Oh, Entschuldigung, darf ich Sie fragen, wo Sie her sind? We're from the Congo. Wir kommen aus dem Kongo. Wow, I was just in Liberia. Ja, ich war gerade in Liberia. Really? Wirklich? What are you doing there? Was machst du dort? We're building a hospital, schools. Ja, ein Spital, eine Schule. Water wells. wow, which organization are you with? Mit welcher Organisation arbeitest du da? I'm with the church 50 meters down the street. Genau genommen eine Gemeinde, die ist 50 Meter weiter unten. You guys go to church? Geht in eine Gemeinde? She puts her head down. Sie senkt den Kopf. She said, I did when I was in the Congo. Als ich im Kongo war, da bin ich in die Kirche gegangen. But I haven't been to church in 3 years since I've been here. Und ich war jetzt seit 3 Jahren nicht mehr in einer Gemeinde. I said, come to my church. Komm in meine Gemeinde. 50 meters down the street. 50 Meter weiter unten. You don't know how God will open a door. Du weißt gar nicht, wie Gott einfach eine Tür öffnen kann. We don't have to be preoccupied with how am I going to get in this conversation and lead this guy to Christ. Wir müssen da jetzt nicht vornehmlich mit beschäftigt sein. Wie kann ich da jetzt jemanden irgendwie in ein Gespräch hineinverwickeln? All we have to do is be available to do something kind. Und alles, was wir tun müssen, ist, dass wir bereit sind, einfach eine Freundlichkeit jemandem zu erweisen. And see what God does. Und dann zu schauen, was Gott macht. And if nothing happens, und wenn nichts passiert, like in this case, wie in diesem Fall, you don't lose anything. Du verlierst ja nichts. Because you are developing your own heart. Weil du ja auch dein eigenes Herz dabei entwickelst. You're sensitizing yourself to people. Du machst dich einfühlsam für andere Menschen, who are outside of our world. Die einfach irgendwo außerhalb von unserer Welt sich this befinden. This is how Christ lived. Genauso hat Christus gelebt. He said, I come to seek and to save that which is lost. Ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus was so sensitized to people. Jesus war so einfühlsam für andere Menschen. He noticed blind Bartimaeus. Er hat den blinden Bartimaeus, er hat ihn erkannt. And he stopped. Und er hielt inne. Can we stop? Können wir innehalten? He noticed Zacchaeus in the tree. Er hat erkannt, dass da oben der Zacchaeus im Baum war. And called him down. Und er rief ihn herab. Jesus had the blinders off. Jesus hatte keine Scheuklappen an. And we need to do that. Und das Gleiche muss für uns gelten. Now listen to this testimony. Schaut mal auf dieses Zeugnis. This story. Eine Geschichte. And if you have a story, send it in, please. Und wenn ihr Geschichten habt, sendet sie zu mir. Even if it has a bad ending, it doesn't matter. Selbst wenn sie vielleicht schlecht enden sollte, whatever spielt keine your experience Rolle. Was. Was auch immer das Erlebnis war. And don't make it too long. Just you know, mach es nicht zu lange. Half a page. Vielleicht eine halbe Seite. Okay, listen to this one. Schaut mal zu. This is from Philip, our guitarist. Vom Philipp, unserem Gitarristen. And Johan, the singer. Und Johan. Okay. We were walking up Rotenturmstraße to Stephansplatz. We were walking up to Rotenturmstraße to Stephansplatz. What are you doing? Wir speak in unterwegs. English. I'm sorry. You're going to speak okay, German. On the bottom there. You have to stay in the room. Okay. I even provided him the translation. So he translated the okay. German into okay. English. Isn't that okay. funny? There we go. Sorry. That's good. That's fine. Okay. Let's try it again. Wir versuchen es nochmal. We were walking to Stephansplatz. Also John und ich waren unterwegs auf der Roten Turmstraße Richtung Stephansplatz. When I saw a man sitting in a corner crying. Als ich einen Mann weinend in einem Eck sitzen sah. Watch this. Schaut mal. We walked past at first. Wir gingen zuerst an ihm vorbei. But then turned around. Machten dann jedoch kehrt. Thinking of the 15-minute revolution. Im Gedanken an die 15-Minuten-Revolution. We walked past the guy. Wir sind schon an ihm vorbeigegangen. And then turned around. Und haben uns dann aber wieder umgedreht. Thinking of the 15-minute revolution. Und dachten dabei an diese 15-Minuten-Revolution. We asked him. Wir fragten ihn. If there was anything wrong. Was denn los sei. And noticed that he was still a young boy. Und bemerkten dabei, dass noch ein Junge war. He was 14. 14. He told us in tears that he didn't know how to get to the subway. Er erzählte uns schluchzend, dass nicht wisse, wie zur U-Bahn gelange. We said you could join us. Wir sagten, dass wir ihn hinbringen können. And we would take him to the U-Bahn at Stephansplatz. Und dass wir ihn Richtung Stephansplatz zur U-Bahn bringen würden. He said he had to get back to school. Er sagte, dass zurück zu seiner Schule müsse. But didn't know where it was. Er wusste jedoch nicht, wo sie war. And how to get there. Und wie man hinkam. Luckily he remembered its name. Zum Glück erinnerte sich noch an ihren Namen. So we googled it and told him the directions. Also schauten wir im Internet nach und gaben ihnen eine Wegbeschreibung. During the conversation with him, we noticed that he wouldn't be able to find his way back. Während unserer Unterhaltung merkten wir jedoch, dass er nicht alleine zurückfinden würde. Since he was slightly mentally challenged. Aufgrund einer leichten geistigen Behinderung. He was slightly mentally retarded. Er hat eine leichte geistige Behinderung. We just could not send him off. Wir konnten ihn einfach nicht so losschicken. Knowing that he would never get back to his school. Mit dem Wissen, dass sein Ziel, die Schule, wohl nicht allein erreichen würde. So we decided to take him there. Also entschlossen wir uns, ihn dorthin zu bringen. We decided to be inconvenienced. Wir haben diese Entscheidung getroffen, diese Unannehmlichkeit auf uns zu nehmen, to take him there. Um ihn dorthin zu bringen. And took him and took the next subway. Und stieg mit ihm in die nächste U-Bahn. We started having a conversation with him. Und so fingen wir an in einem Gespräch mit ihm. And he told us how he was being bullied in the class. Und er erzählte uns, dass er in der Schule oft gemobbt wurde. And that an older girl had forced him to come to Stephansplatz with her and then left him there. Von einem älteren Mädchen, welches ihn zum Stephansplatz gezwungen hatte und dort einfach ausgesetzt hatte. Is that wicked? Was für eine Bosheit. After we arrived at what we thought was our destination, nachdem wir an unserem vermeintlichen Ziel angekommen waren, we still had another kilometer and a half. Hatten wir immer noch anderthalb Kilometer Fußmarsch vor uns. To walk. Luckily we found the tram. Zum Glück fanden wir dann noch eine Straßenbahn. We headed deeper into for us completely unknown districts of Vienna. Oh, das führt uns immer tiefer in uns für uns unbekannte Bezirke. When we finally arrived at the school, it had already closed. Als wir die Schule letztendlich erreicht hatten, sahen wir, dass sie schon geschlossen hatte. But fortunately the caretaker was there. Gott sei Dank war der Hauswart noch da. She told us how worried they had been. Sie erzählt uns dann, wie besorgt sie gewesen war, after he was missing. Nachdem er verschwunden war. The whole trip took us about 1 hour. Die ganze Reise dauerte etwa eine Stunde. The thought of being part of a revolution and knowing that we could make a difference was worth the effort. Aber der Gedanke an diese Revolution und die Gewissheit, dass wir einen Unterschied machen könnten, war sie wert. They told us that story at Next Generation. Sie haben uns diese Geschichte erzählt bei Next Generation. By the way, you're welcome on Tuesdays if you want to come. It's upstairs at 6 o'clock. Ja, nebenbei, ihr seid eingeladen praktisch am Dienstag um 18 and Uhr. And we had suggested, why not go and visit the kid at school? Wir haben vorgeschlagen von Next Generation, warum geht er nicht hin und besucht einfach den Jungen in der Schule? They wanted to take their names because they knew the parents would want to thank them. Sie wollten eigentlich die Namen auch haben, weil sie dachten, sicherlich würden die Eltern ihnen danken wollen. But they didn't leave them. Aber die haben den Namen nicht zurückgelassen. They didn't want to be rewarded for this good deed. Weil sie sich sagten, nein, wir wollen für das nicht da belohnt werden. Awesome. Isn't that great? Ist nicht großartig? Now that can happen to all of us. Und so etwas kann für uns alle geschehen. If we just open up the blinders. Wenn wir die Scheuklappen einfach ablegen. If we're willing to stop. Wenn wir bereit sind, einfach anzuhalten. Now there's a question that this expert in Jewish law asked our Lord. Da gibt es eine Frage, die stellte ein Experte im jüdischen Recht dem Herrn. He wanted to trap Jesus. Er wollte Jesus eine Falle stellen. So he said, er sagte, what must I do to have eternal life? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Well, what does the Bible say? Nun, was sagt die Bibel? And the man said, der Mann sagte, love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. And love your neighbor as yourself. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And the Lord said, that's right. Und der Herr sagte, ja, the das Lord stimmt. Said, that's right. Das stimmt. Imagine how powerful. That's right. Das stimmt. To love your neighbor as yourself. Deinen Nächsten so zu lieben wie dich selbst. To love God and love your neighbor. Gott zu lieben und deinen Nächsten. Do you know that we can evangelize and not love people? Wir können evangelisieren, dabei aber Menschen gar nicht lieben. We can evangelize our family and not love them. Wir können unsere Familie evangelisieren wollen, sie aber gar nicht lieben. We can pound our spouse over the head with the Bible. Wir können unserem Ehepartner praktisch mit der Bibel den Kopf anziehen. Do you know what I noticed also with this revolution before I forget? Wisst ihr, was ich auch bemerkt habe mit dieser Revolution, bevor ich es vergesse? I'm becoming more sensitized to the people in my routine. Ich werde viel feinfühliger auch für die Leute, die vielleicht in meiner Routine mir begegnen. It was in the afternoon I said to the Lord, I have not been inconvenienced yet. Am Nachmittag habe ich bemerkt und habe dem Herrn gesagt, ich habe noch keine Unannehmlichkeit heute erlebt. I haven't been interrupted. Du hast mich gar nicht jetzt unterbrochen. I haven't seen anybody yet. Niemand da. I was working on the worship for the Sunday morning. Ich habe da an der Anbetung gearbeitet für Sonntag früh. And it was taking me a long time because I was really, really trying to pick the best songs. Und es hat mich also einige Zeit gebraucht, weil ich wirklich die besten Lieder auswählen wollte. Then my wife hands me a phone. Dann gab meine Frau das Telefon. She says, somebody wants to say something to you. Jemand möchte mit dir sprechen. As I'm working. Während ich arbeite. On the worship. An der Anbetung. That takes me so much time. Das braucht doch so viel Zeit. That really I need to be focused on because I can't multitask. Also ich muss wirklich mich darauf konzentrieren, denn Multitasking, das geht nicht. The best I can do with multitask is eat and drink at the same time. Das Beste, was ich tun kann, ist essen und trinken zur gleichen Zeit. It, you know? I just get focused and I don't see anything else. Ich fokussiere mich einfach auf die Dinge, die ich tue, and now she's like seriously challenging me to break my focus and listen to it. Und jetzt bin ich wirklich da herausgefordert worden, da praktisch meinen Fokus wirklich beiseite zu nehmen und mich zu konzentrieren auf das Telefongespräch. I say hello, sag hallo with a smile, mit einem Lächeln, because I've now recognized, denn ich habe bereits erkannt, that this is the moment. Das ist der Moment. And I'm celebrating. Und ich feiere. And the person is building me up. Und die Person baut mich sogar auf. And just encouraging me. Und ermutigt mich. And I'm just enjoying it. Ich genieße das. And I'm also a little bit watching my clock. Dann schaue ich aber ein bisschen auf die Uhr. But I'm enjoying it and just celebrating. Ich genieße das und ich feiere. And then they said, thank you for listening. Danke fürs Zuhören. And so have a great day. Hab einen schönen Tag. And then I did something that was so revolutionary. Und habe ich etwas so Revolutionäres gemacht. I said, before you hang up. Bevor du auflegst. How are you? Wie geht es dir? And I knew. Und ich habe gewusst, that I could be on the phone another half an hour now. Ich könnte jetzt eine weitere halbe Stunde da am Telefon vielleicht hängen. But I took the risk. Aber ich habe das Risiko eingegangen. And we had a great conversation for about 8 more minutes. Und für 8 weitere Minuten hat man ein großartiges Gespräch. I got back to work. Ich kam zurück zum Arbeit. And I was so filled with joy. Und ich war so erfüllt von Freude. I find that as I open up the blinders to people outside of my world. Ich habe das bemerkt, dass wenn ich da meine Scheuklappen öffne für die Menschen, die vielleicht außerhalb meines Bereichs sind, I'm becoming more sensitized also to the people in my world. Dann werde ich auch sehr viel einfühlsamer für die Menschen, die in meiner Welt sich befinden. So this expert wants to justify himself, wants to excuse himself from loving his neighbor. Und dieser Gesetzesexperte, er möchte sich davon entschuldigen, seinen Nächsten zu lieben. And says, who is my neighbor? Wer ist denn mein Nächster? And the Lord not only answers that question, but he answers another question. Aber der Herr beantwortet ihm nicht nur diese Frage, sondern eine ganz andere. Not just who, nicht nur wer, but what is a neighbor? Sondern was ist ein Nachbar? And he tells the story of the Good Samaritan. Und so erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. What is a neighbor? Was ist ein Nächster? A neighbor is someone who is willing to be interrupted and inconvenienced to help somebody. Nächster ist jemand, der bereit ist, unterbrochen zu werden in seinem Handeln, um jemanden zu dienen und zu helfen. So I would like to challenge you. Ich möchte euch herausfordern, to become part of the revolution. Einfach auch Teil dieser Revolution zu werden. Try it this week. Probiert es aus. You got to ask God, Lord, I'm ready. Du musst einfach Gott bitten, Herr, hier bin ich bin bereit. The day is starting, I'm ready. Der Tag beginnt. Surprise me, interrupt me. Überrasch mich, unterbrich mich. I'm ready. Ich bin bereit. And all of a sudden, boom, like. Und boing. Where'd that come from? Wo kam das jetzt her? Oh, the revolution. Die Revolution. I'm going to end with this statement. Listen to this statement. Hört mal zu. I shall pass through this world but once. Ich werde durch diese Welt ziehen, ja, aber nur einmal. Any good, therefore, that I can do. Also jedes Gute, was ich da vielleicht tun kann. Or any kindness that I can show to any human being. Oder jede Freundlichkeit, die ich vielleicht einem anderen Person erweisen kann. Let me do it now. Lass sie mich jetzt tun. Let me not defer, that means delay. Lass mich das nicht irgendwie verzögern. Or neglect. Oder vielleicht vernachlässigen gar. For I shall not pass this way again. Denn diesen Weg werde ich nicht mehr nochmal langkommen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. For ages and ages to come. Für alle zukünftigen Zeitalter, die kommen werden. Your word says, so sagt auch dein Wort, that you are going to show us your grace, dass du in diesen zukünftigen Zeitaltern einfach deine Gnade zeigen wirst, in kindness toward us, die du uns in Freundlichkeit erwiesen hast. In kindness. In Freundlichkeit. And you celebrate showing kindness. Und du feierst und jubelst darüber, einfach Freundlichkeit zu erweisen. My prayer tonight is that this revolution would really take root in our church. Und unser Gebet heute Abend ist, dass diese Revolution wirklich ganz tief in unserer Gemeinde sich verwurzelt. That we'd be sensitized to people outside of our world. Dass wir einfach einfühlsam werden für Menschen außerhalb unserer Welt. Someone at a bus stop. Jemand an der Bushaltestelle. Who's just standing there. Jemand, der einfach dort steht. Someone who's having difficulty in the billa. Jemand, der vielleicht ein paar Probleme hat im Billa. Carrying their packages. Wenn es darum geht, einfach den Einkauf da nach Hause zu tragen. Someone on the side of a road. Oder jemand vielleicht an der Straßenseite. Father, we pray. Vater, wir bitten dich. I pray. Ich bitte darum. This revolution would revolutionize our lives. Dass diese Revolution unser Leben revolutioniert. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. And you have never received God's love for you. Und du hast noch nie für dich persönlich Gottes Liebe empfangen. You've been invited tonight by a friend. Du bist von einem Freund eingeladen worden. Sitting toward the back somewhere. Und irgendwo sitzt du da so hinten. God knows where you are. Gott weiß, wo du bist. And he knows exactly what you're thinking right now. Er weiß genau, was du denkst. He sees your mind racing. Er sieht, wie deine Gedanken da am Laufen sind. Considering the things that you've heard and seen. Und darüber nachdenkst, alles, was du gehört hast und was du gesehen hast. And he loves you. Aber er liebt dich. He sees you where you are. Er sieht dich da, wo du stehst. Receive his love for you. Empfange seine Liebe für dich. He sent Jesus to a cross. Er hat Jesus an ein Kreuz gesandt, to pay for all of your sin, um für all deine Sünde zu zahlen, so that you could spend eternity with him. Auf dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Receive that love through a simple prayer. Empfange diese Liebe durch ein einfaches Gebet. I'm going to pray it now. Wir werden beten jetzt. But I want you to speak it. Aber ich möchte, dass du einfach mitsprichst. Very quietly. Im Stillen. Say these words. Sprich diese Worte, flüster sie. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Just say those words, God in heaven. Sprich diese Worte. Forgive me. Gott im Himmel, vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Come into my life. Komm in mein Leben. I want to receive your love. Ich möchte deine Liebe empfangen. Say those words. Sag diese Worte. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Forgive me. Vergib mir. Amen. For the church tonight. Für die Gemeinde heute Abend. Loving our neighbor. Unseren Nächsten zu lieben. Is the result of loving God. Ist das Ergebnis davon, Gott zu lieben. How do we love God? Aber wie lieben wir Gott? Someone asked me this week, last week, please help me know how I can love God. Jemand hat mir diese Frage gestellt, diese Bitte, bitte hilf mir, wie kann ich Gott lieben? We love God by receiving his love. Wir lieben Gott, indem wir seine Liebe zuerst empfangen. Receive his love. Empfange seine Liebe. And let it flow to our neighbors, amen. Und lass es dann einfach durchströmen zu deinem Nächsten. Just want you to take a moment. Nehmt euch einen Moment Zeit. And just think about a few reasons. Und denk einmal an ein paar Gründe, why you love God. Warum du Gott liebst. What has God done for you? Was hat Gott für dich getan? Think about it. Denk drüber nach. And if somebody needs prayer, the prayer team is ready on the side, the left side of the chapel. Und wenn jemand Gebet braucht, wir haben drüben das Gebetsteam auf eurer rechten Seite der Halle. If you're just carrying something, wenn du irgendwie da eine Last mit dir trägst, just get up right now, you can just go right over. Steh einfach eben auf, geh direkt rüber. They have a passion to help you. Sie haben einfach eine Leidenschaft, dir zu helfen. Father, we thank you for your goodness. Vater, wir danken dir für deine Güte. For your generosity. Deine Großzügigkeit. Your love. Deine Liebe. Your mercy and grace. Deine Barmherzigkeit und Gnade. Your faithfulness. Deine Treue. Your meekness. Deine Sanftheit. Your patience with us. Deine Geduld mit uns. Your plan. Dein Plan. Your purpose. Deine Absicht. Your joy. Deine Freude. Your peace. Dein Frieden. And on and on and on. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. For the air that we breathe. Die Luft, die wir atmen. For the light that we see. Das Licht, was wir sehen. That we can think and reason. Dass wir denken können und dass wir auch Vernunft im Kopf that haben. We can remember. Dass wir uns erinnern können. That we can love. Dass wir lieben können. That we can be loved. Und dass wir geliebt werden können. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you that nothing happens to us. Danke, dass uns nichts geschieht. But all things happen for us. Also nichts uns passiert, sondern alle Dinge für uns geschehen. We thank you in Jesus' name. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen. So, send in your emails. Sendet eure E-Mails, eure Erlebnisse. And, maybe I'll read it next week. Und vielleicht kannst du dann auch nächste Woche vorlesen. And if you don't want your name mentioned, just tell me, don't mention my name. Und wenn ihr euren Namen vielleicht dabei nicht erwähnt haben wollt, dann sagt mir das bitte dazu. Also, I'm working in the Keller this week. Und ich arbeite auch im Keller diese Woche. Last week we did, and I want to clean the whole thing out this week. Wir haben schon einiges letzte Woche gemacht, aber ich möchte es einfach ausräumen diese Woche. If you want to help me, this is the week. Und wenn ihr mir helfen wollt, das ist die Woche. After it's clean, I don't need your help anymore. Wenn es sauber ist, brauche ich eure Hilfe nicht. It's going to be electricians and plumbers and all these kind of people. Weil dann werden einfach die Elektriker kommen und Klempner und alles. So, I need your help this week if you want to help me. Also diese Woche brauche ich eure Hilfe. Thanks for listening. God bless you guys. Dankeschön fürs Zuhören. Gottes Segen.